Radio Schottland. Nachrichten. Nachrichten. Wolframsburg. Durchbruch in der Automobilforschung. Zum ersten Mal stellten Konstrukteure das 0-Liter-Auto vor. Auf Wunsch wird die bahnbrechende Erfindung wahlweise mit Pedalen, Segel oder Personal zum Anschieben geliefert. Schüsselheim. Der Keramikhersteller Wasserlos hat eine Rückrufaktion für die selbstreinigende Toilettenanlage Belinda Hydraulik 3000 gestartet. Diese Maßnahme wurde nötig, nachdem bereits 5 zufriedene Benutzer in die Kanalisation eingesaugt wurden. Grübelshausen. Der Erfinderverband hat sich mit Rücksicht auf seine weiblichen Mitglieder umbenannt. Fortan nennt er sich nicht mehr der Erfinderverband, sondern die, der oder das Er- oder Sie-Finderverband. Auch heißt es nicht mehr die Erfindungen, sondern die der oder Er- oder Sie-Findung. Eine deutliche Er- oder Sie-Leichterung des gegenseitigen Umgangs erwarten nun alle Er- oder Sie-Finder und Finderinnen des Er- oder Sie-Finderverbandes. Neandertal. Archäologen machten einen sensationellen Fund. Sie bargen ein 10.000 Jahre altes, komplett erhaltenes Flugzeug aus Stein mit 3 Propellern und 200 Sitzplätzen, davon 60 in der Business Class. Weil Treibstoff in der Steinzeit noch nicht bekannt war, vermuten Forscher, dass das 770 Tonnen schwere Flugzeug beim Start mit Hilfe von Baumstämmen die Klippe heruntergeworfen wurde. Wir schalten jetzt um zu Radolf Rotor, unserem rasenden Reporter. Radolf? Hallo, wie geht's? Ach, Koks, es geht zu Ende. Die Nase läuft und das Fieberthermometer glüht. Liege mit Grippe im Bett und kann jetzt unmöglich arbeiten. Oh, das wusste ich nicht. Soll ich dir mal einen Arzt schicken? Ach, das wäre nett. Vielleicht geht's mir danach besser. Rufst du mich noch mal an? Klar, mach ich. Gute Besserung. Danke. Dann erstmal unser Verkehrshinweis. Bitte meiden Sie die Zinngießer Gasse. Da vor dem Eissalon eine größere Anzahl von mit Navigationssystem ausgestatteten Pferden den Weg verstopft. Umfahren Sie die Zinngießer Gasse weiträumig über diesen Umweg. Rechts, dann rechts und nach der nächsten Ampel wieder rechts.